Hörtext 5. Hey Jonas, weißt du was? Ich habe eine neue Schulfreundin. Sie heißt Christine. Und, ist sie nett? Ja, sehr. Ihr Vater ist Italiener und ihre Mutter Engländerin. Dann spricht sie also 3 Sprachen. Ja, genau. Mit ihrem Vater spricht sie Italienisch, mit ihrer Mutter auf Englisch und mit mir auf Deutsch. Das ist ja toll. Da fällt mir ein, ich kann sie ja mal fragen, vielleicht kann sie mir in Englisch helfen.